Spätestens seit 2008, 2009 ist es eigentlich im Massenbewusstsein angelangt, dass Krise herrscht. Und das ist egal, über welches Thema man redet, ob es Klima, Finanzen, Demokratie, Sozialsystem, Wirtschaft. Und auch völlig egal, ob sich jemand politisch rechts oder links verortet oder konservativ oder Mitte oder überhaupt unpolitisch ist, spätestens im zweiten Satz fällt das Wort Krise. Das war lange nicht so. Und das haben wir spätestens seit dieser Finanzkrise 2008, wo das ganze Finanzsystem global auf der Kippe stand und nur gerettet werden konnten mit Milliarden Geldpaketen, die die Politik natürlich am Computer generiert hat und die als Finanzblasen, immer größer werdende Finanzblasen, uns seitdem begleiten mit enormen Krisenpotenzial. Wir haben nun gerade das gemerkt in der Corona-Pandemie, den Zusammenhang von Pandemie und Krise. Das ist eine Meldung, eine von zig Meldungen, und zwar ganz vom Anfang, also vom April 20, Wirtschaft dringt auf baldiges Ende der Corona-Schutzmaßnahmen. Das war eigentlich Standard, das hat die ganze Zeit das begleitet. Wir haben gelernt in der Corona-Zeit, dass was medizinisch richtig ist, ist wirtschaftlich falsch. Ganz offensichtlich verträgt sich das nicht mit dieser Wirtschaft. Es gab eine sehr widersprüchliche Gesundheitsschutzpolitik. Wir durften einerseits eine Zeit lang nicht in die Kneipen gehen, das war auch richtig, aber es war inkonsequent, weil gleichzeitig durften wir uns in den S-Bahnen drängen und am Arbeitsplatz quetschen, damit die Wirtschaft läuft, damit die Wirtschaft läuft und weiter immer mehr Autos gebaut werden. Das war von vornherein eine außerordentlich widersprüchliche Gesundheitspolitik. Die oberste Maxime dieser Wirtschaft, von der wir alle abhängen, ist, sie muss wachsen, sie muss wachsen, sie muss wachsen, sie muss wachsen. Wenn sie aufhört zu wachsen, ist die ganze Gesellschaft in der Krise. Also wir haben gelernt in der Pandemie, die Logik dieser Wirtschaft widerspricht der Logik der Medizin. Wir haben gelernt, ohne ewiges Wachstum gerät diese Wirtschaft und damit die ganze Gesellschaft in die Krise. Das Problem ist nur, mit ewigem Wachstum gerät diese Wirtschaft und Gesellschaft auch in die Krise. Und genau in der Falle sitzen wir, und das wird am deutlichsten beim Thema Klima. Das ist der weltweite Anstieg der Treibhausgasemissionen seit 1960 bis 2020. Und die Punkte hier markieren immer die großen internationalen Klimaschutzkonferenzen. Im Grunde genommen sagt das alles. Das Problem ist lange schon erkannt, es ist überhaupt nichts Neues. Man versucht auch seit langem was dagegen zu machen, aber das ist das Ergebnis. Und das sind ja nur die großen internationalen Klimaschutzkonferenzen. Es gab ja Unmengen an Beschlüssen, Konferenzen, Absichtserklärungen usw. Das ist das Ergebnis. Warum? Wachstum. Wachstum. Diese Wirtschaft muss wachsen, und wenn sie nicht wächst, gerät alles in die Krise. Dieser Nachhaltigkeitsdiskurs ist mindestens ein halbes Jahrhundert alt. Spätestens seit dem Bericht des Club of Rome von 1973 über die Grenzen des Wachstums ist das eigentlich auch im öffentlichen Bewusstsein, dieses Problem. Das ist überhaupt nichts Neues. So, und wir lernen in der Klimakrise, was ökologisch richtig ist, ist wirtschaftlich falsch. Die Logik dieser Wirtschaft widerspricht ganz offensichtlich der Logik der Ökologie. Dann gibt es aber welche, die sagen, oh nee, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, und das wird vor allem im Mainstream der Volkswirtschaftslehre behauptet. Ich weiß nicht, ist ja jemand vielleicht da, der VWL studiert hat oder studiert, oder sich da ein bisschen auskennt? Okay, ja, okay, gut. Dann mal sehen. Ich möchte dem widersprechen. Ich möchte, also die sagen erstmal so, Nein, wir haben eine soziale Marktwirtschaft, und das ist die beste Ordnung. Das ist eine vollkommen natürliche Wirtschaftsordnung, und es kann überhaupt nicht anders sein. Das ist jetzt ein Zitat. Das ist eine Wirtschaftsordnung, die ein Maximum an Produktivität, Wohlstandsmehrung und persönlicher Freiheit verbindet. In der leben wir, und das ist von Mr. Wirtschaftswunder, der ehemalige Bundeskanzler Ludwig Erhard, der also für das Wirtschaftswunder steht, Ende 50er bis Mitte der 60er Jahre. Das ist nun diesen Mr. Wirtschaftswunder lobt hier das INSM, Institut Neue Soziale Marktwirtschaft. Ludwig Erhard, Wohlstand für alle, das war die große Zeit am Anfang der 60er und deswegen haben wir eine soziale Marktwirtschaft. Ich kann mich tatsächlich erinnern noch an die Zeit in der alten BRD, wenn du da überhaupt das Wort Kapitalismus in den Mund genommen hast, dann warst du schon ein Agent Ostberlins. Das war tatsächlich so, weil bei uns gab es keinen Kapitalismus, bei uns gab es eine soziale Marktwirtschaft, das war was vollkommen anderes. Mittlerweile haben viele Leute aus guten Gründen was gegen Kapitalismus, aber dazu sage ich noch mehr. Aber das ist zumindest der Mainstream, der Volkswirtschaftslehrer, der sagt, wir haben eine soziale Marktwirtschaft und das ist die einzig denkbare und völlig natürliche Wirtschaftsordnung. So, und oft beginnt diese herrschende Mainstream der Volkswirtschaftslehre, oft sogar in den ersten Vorlesungen, mit so einer Geschichte, da ist die Frage, warum wirtschaften wir überhaupt? Warum machen wir überhaupt Wirtschaft? Und das ist die Antwort, na, weil Güter knapp sind, wirtschaften wir. Das ist sozusagen der Grund, warum es überhaupt eine Wirtschaft gibt, weil Güter knapp sind. Und dann kommt oft dieses schöne Beispiel vom dürstenden Wanderer in der Wüste, der ein Vermögen zahlen würde für ein Glas Wasser. Das habe ich jetzt von einer Firma genommen, die heißt dann Marketing. Die Frage ist nicht, was wir verkaufen, sondern wem. Erinnern Sie sich an das Glas Wasser in der Wüste, Klammer auf, in der ersten VWL-Vorlesung, Klammer zu. Ja. Dürstende Wanderer, die ein Vermögen für nur einen Schluck klaren, kalten Wassers zahlen würden. Was immer Sie auch verkaufen, wir finden die durstigen Kunden. Kunden finden. Das sind einige Dinge vorausgesetzt, die überhaupt nicht natürlich sind und die auch gar nicht thematisiert werden. Das sind einige Dinge einfach vorausgesetzt in dieser Herangehensweise an Wirtschaft. Da ist vorausgesetzt, dass es Privateigentum gibt, also dass es Privateigentum an dem Glas Wasser gibt. Ja, das ist schon mal eine Voraussetzung, die überhaupt nicht erwähnt wird. Da ist Voraussetzung, dass es einen Markt gibt, dass die Menschen ihre Verhältnisse über den Markt regeln. Auch das wird nicht thematisiert. Und da ist Voraussetzung, dass wir in Warenbeziehungen untereinander treten. Der Mainstream der VWL kann nicht unterscheiden zwischen Gütern und Waren. Ich sage dazu noch mehr, das ist übrigens auch im Alltagsbewusstsein, die Unterscheidung zwischen Gütern und Waren kaum vorhanden. Aber wenn man Kapitalismus verstehen will, sollte man den Unterschied verstehen. Ich werde noch mehr dazu sagen. So. Und meine These ist, Privateigentum, Markt und Waren, das ist die Grundlage für die Krisen und für die Ausbeutung von Mensch und Natur. Das werde ich versuchen zu belegen, das ist aber ein Blick, den der Mainstream, der herrschende Volkswirtschaftslehre überhaupt nicht im Blick hat. Weil es ist doch völlig natürlich, wir wirtschaften, weil Güter knapp sind und der Wanderer in der Wüste, schönes Beispiel, deswegen wirtschaften wir. Ein besserer Begriff für Kapitalismus ist der der warenproduzierenden Gesellschaft. Wir sind alle Wareneigentümerinnen. Sofern wir keine Wareneigentümerinnen sind, geht es uns besonders schlecht. Die allermeisten haben natürlich nur eine Ware anzubieten und das ist die wahre Arbeitskraft. Wir hängen davon ab, dass es einen Markt gibt, der uns akzeptiert. Wir hängen vom Verkauf unserer Waren ab und das sind zunächst mal auch alle. Auch nicht nur die Arbeiterin, sondern auch der selbstständige Handwerker, Landwirt, Rechtsanwalt und so weiter muss seine Waren verkaufen können. Und wenn der Markt die Waren nicht akzeptiert, dann sieht es schlecht aus. Und wenn man überhaupt keine Waren zum Verkaufen hat, wie die Deklassierten, auf die komme ich noch, denen geht es besonders schlecht. In einer warenproduzierenden Gesellschaft. Die meisten können also nur eine Ware anbieten, ihre wahre Arbeitskraft. Und wenn man die wahre Arbeitskraft nicht verkaufen kann, dann geht es einem ziemlich schlecht. Kapital muss um die Gunst des Marktes konkurrieren bei Strafe des Untergangs. Wenn wir sowohl als Arbeitnehmerinnen als auch als Kapitalisten vom Markt nicht honoriert werden, dann gehen wir unter. Dann haben wir keine Chance. Und ganz entscheidend ist zu verstehen, wie das am Markt funktioniert mit dem Kapital. Nur dasjenige Kapital, das am meisten in Rationalisierung investieren kann, setzt sich durch am Markt. Rationalisierung heißt, möglichst den höchsten Stand von Wissenschaft und Technik in die Produktion einzuführen, um damit möglichst viel Arbeit einzusparen, um damit einen Preis zu generieren, der die Konkurrenz aus dem Feld schlägt. Und das muss jedes Kapital machen, und wenn es es nicht macht, geht es am Markt unter. Und das ist sozusagen ein systemischer Zwang. Jedes Kapital muss das machen bei Strafe des Untergangs. Und deswegen ist im Gesamtsystem, insbesondere im globalen Gesamtsystem des Kapitalismus, das Streben nach maximalem Profit logisch die DNA. Das ist ein systemischer Zwang. Das liegt nicht daran, dass Kapitalistinnen jetzt besonders gierig seien, sondern das ist einfach der systemische Zwang des Kapitals. Sonst geht es unter. Und grenzenloses Wachstum. Wenn dieses Kapital nicht grenzenlos wächst, dann und maximalen Profit generiert, dann gerät das System in die Krise. Unser Problem ist, dass unser Schicksal vom Markt abhängt. Das habe ich entnommen, dieses Bildchen, aus einer schönen Seite mit dem netten Namen karrierebibel.de, wo man sieht, dieses Männlein auf der Waage bringt ziemlich einfach zu wenig Gewicht auf die Waage. Wenn sich das ausgleichen soll, dann muss da ein bisschen mehr Gewicht drauf oder es müssen ziemlich viel Geldscheine runter. Und das ist genau unsere Situation. Und deswegen kann man durchaus auch Marktwirtschaft sagen. Das ist aber im Prinzip überhaupt kein Unterschied zu Kapitalismus. Ja, man kann auch Marktwirtschaft sagen, weil wir hängen tatsächlich vom Markt ab. Marktwirtschaft und Kapitalismus ist im Kern dasselbe, und ich rede ganz bewusst vom Kapitalismus, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Wenn man diesen Ismus verstehen will, dann sollte man etwas von dem Ding verstehen, das ihm den Namen gibt, nämlich vom Kapital. Und um diesen Kapitalismus ein bisschen zu verstehen, machen wir jetzt mal ein Gedankenexperiment. Nur, was ist das hier? Ja, richtig. Das ist ein Schnellkochtopf, vielleicht nicht mehr das neueste Modell, aber so noch als solcher erkennbar. Und jetzt machen wir ein Experiment. Chino, du hast ja jetzt einen Schnellkochtopf gekauft. Und Chino macht jetzt sich ein ganz leckeres veganes Nudelgericht. Und mit dem Schnellkochtopf machst du den jetzt viel schneller. Da sind mehr Vitamine drin. Der schmeckt besser, ist schneller gemacht. Was machst du mit der gewonnenen Zeit? Du machst ihn jetzt in 5 Minuten, früher hast du in 20 Minuten gemacht. Was machst du mit den 15 Minuten, die du gewonnen hast? Spazieren gehen, Freunde treffen, Schachspielen. So machst du es, ja. Ja. So einer bist du, okay. Ja, nicht so unsere Wirtschaft, die sagt, nee, nicht spazieren gehen, nicht Schach spielen. Du machst jetzt ganz schnell 1, 2, 3, 4 lecker vegane Nudelgerichte. Ja, aber warum denn? Ich brauche doch nur eins. Aber Chino, das ist doch völlig egal, was du brauchst. Ja? Du musst 4-mal so viel machen, weil du musst Käufer suchen musst du. Das ist die Logik unserer Wirtschaft. Und warum Käufer suchen? Weil der Markt entscheidet. Der Markt entscheidet über unser Schicksal. Weniger verkauft heißt Krise. Weniger verkaufen heißt Krise. Das ist die Kurve der weltweit steigenden Automobilproduktion von 2000 bis 2012. Man sieht, es geht immer aufwärts und dann gibt es einen Knick. 2008, 2009 gibt es einen Knick. Das ist genau die Zeit, wo die internationale Finanzkrise durchschlägt auf die Automobilproduktion. Danach geht es dann wieder hoch. Also wir sehen, wenn Krise, dann Öko, und wenn keine Krise, dann nicht Öko. Das ist die Logik. Wir sehen also, für dieses Wirtschaften, für diese Marktwirtschaft oder diesen Kapitalismus, ist nichts schlimmer als die Vorstellung, es gäbe genug und es würde zu wenig gekauft. Es darf nie genug geben und es muss immer mehr gekauft werden. Nichts schlimmer als die Vorstellung, es gäbe genug. Ewiges Kaufen und Verkaufen hat Knappheit zur Voraussetzung. So, und wenn wir uns jetzt nochmal diesen Satz angucken, weil Güter knapp sind, wirtschaften wir, dann kommt nämlich was ganz anderes raus. In dieser Wirtschaft müssen wir permanent Knappheit herstellen, weil sie sonst überhaupt nicht funktioniert. Und diese Ihre Logik, von der wir alle abhängen, dieses Wirtschaftens, das hat mal Ende der 70er Jahre schon ein Chef eines großen Automobilkonzerns in einem genialen Satz auf den Punkt gebracht. Und ich bin mir sicher, der war sich in dem Moment überhaupt nicht klar, wie genial der Satz ist, den er sagt. Er wurde in einer Podiumsdiskussion gefragt, öffentlich, Ende der 70er, wissen Sie denn nicht auch, dass es zu viele Autos gibt? Und dass wir nicht die ganze Welt zuschütten können mit so vielen Autos, wie es heute schon in Westeuropa, in Nordamerika gibt, irgendwann noch der Ostblock und dann Asien und irgendwann noch Südamerika und Afrika. Das hält doch der Planet gar nicht aus. Dann gibt er folgende geniale Antwort. Ja, Sie haben recht, es mag tatsächlich zu viele Autos geben. Aber es gibt noch zu wenig BMW. Und das genau ist die irre Logik des Systems, von dem wir alle abhängen. Das war der legendäre Eberhard von Kühnheim, lange Zeit Vorstandsvorsitzender vom BMW. Und das muss nicht nur der Chef von BMW sagen, das muss der Chef von Daimler, VW, Toyota genauso sagen. Ja, ja, es gibt zu viele Autos, aber es gibt zu wenig Daimler, es gibt zu wenig VW. Und das muss nicht nur der Chef sagen, das muss die Arbeiterin, die bei BMW arbeitet und ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familie verdient, auch sagen. Und die kann alles verstanden haben von der Klimakrise und die ökologische Frage verstanden haben. Die kann ihr eigenes Auto abgeschafft haben und nur noch mit dem Fahrrad fahren. Und trotzdem ist sie davon abhängig, dass BMW möglichst viel von diesen Dingern produziert und verkauft. Und das genau ist die Falle, in der wir sitzen. Und deswegen schlage ich auch vor, zu vergessen, dass das E-Auto zum Beispiel jetzt die große Alternative wäre. Das weiß im Grunde jedes 12-jährige Kind, es ist nicht einfach zu verstehen. Die wirkliche Alternative ist, wir brauchen viel weniger Autos und viel langlebigere Autos und nicht alle 2 Jahre irgendein neues Modell mit noch mehr PS und noch mehr Schnickschnack, nur damit gekauft wird. Das ist nicht schwer zu verstehen. Jede weiß es, aber keine will es hören. Das weiß im Grunde jeder, der sich ein bisschen Gedanken macht, weiß es, aber niemand will es hören. Warum ist das so? Warum ist das so? Sind die Menschen dumm oder so? Nee, die sind nicht dumm. Die wissen nämlich gleichzeitig noch was anderes. Wir sitzen in der Falle Arbeitsplatz. Davon hängt unsere Wirtschaft ab, damit unsere Existenz, unser wirtschaftliches Leben, und zwar nicht nur der Automobilarbeiterinnen, sondern der ganzen Gesellschaft, weil auch die im öffentlichen Dienst, die Beschäftigten im öffentlichen Dienst werden aus Steuermitteln bezahlt und woraus generiert der Staat die Steuermittel, aus der Megamaschine, aus ewigem Wachstum und Maximalprofit. Das weiß man. Ja, was möchtest du werden, wenn du groß bist? Ich möchte glücklich werden, Mama. Nein, ich meine, wie möchtest du deine Arbeitskraft verkaufen? So müssen wir schon das selbst von Kindheit auf lernen und müssen es unseren Kindern auch weitergeben, auch wenn wir das selbst vielleicht gar nicht wollen und kritisieren. Was ist kapitalistische Herrschaft? Im Kapitalismus gibt es oben und unten. Es gibt Arm und Reich. Es gibt Ausgebeutete und Ausbeutende. Es gibt Mächtige und Ohnmächtige und es gibt Klassen. Das ist völlig richtig. Nur wenn das verstanden ist, dann ist nur die Hälfte verstanden vom Kapitalismus. Das ist nicht falsch, aber es ist nur die Hälfte. Es kommt nämlich noch was ganz Wesentliches dazu, was man verstehen muss, um Kapitalismus wirklich zu verstehen. Es ist nämlich keine personelle Herrschaft, kein System personeller Herrschaft, obwohl es oben und unten gibt. Aber es ist historisch ein völlig neues Phänomen, das es vor dem Kapitalismus überhaupt nicht gibt, denn es ist eine abstrakte systemische Herrschaft. Und das ist nicht einfach zu verstehen, aber man kann es durchschauen. Und das wird am deutlichsten bei der Wachstumsfrage, bei diesem Wachstumszwang. Wenn diese Wirtschaft, von der wir alle abhängen, nicht ewig wächst, dann jammern alle, und zwar buchstäblich alle. Die Kapitalistin jammert, weil die Profite ungenügend sind. Die Arbeiterin jammert, weil die Arbeitsplätze gefährdet sind. Und die Politikerin, egal welche Partei, völlig egal, rechts oder links, die jammert, weil die Steuereinnahmen gefährdet sind. Und alle jammern sie nicht etwa, weil sie dumm wären, sondern weil sie klug sind und weil sie genau richtig ihre Interessen einschätzen. Genau richtig. Wenn also Kapital nicht wächst, dann herrscht gesellschaftliche Krise, und zwar in der ganzen Gesellschaft. Also die Vorstellung, Age, du böses Kapital, darum geschieht ja gerade recht, dass du in der Krise bist, greift zu kurz. Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteil wir sind. Und das macht das so kompliziert. Ich war immer aktiver Gewerkschafter und im Herzen bin ich das immer noch selbstverständlich und hasse diesen Spruch. Also jeder Gewerkschafter, ich hasse diesen Spruch, wenn es dann geht, dass wir auch mal was verlangen und dass wir streiken wollen und sagen, wir haben höhere Löhne, kürzere Arbeitszeit, dann kommt immer, jetzt aber bitte, ja, jetzt mach mal halblang, wir sitzen doch alle in einem Boot. Man hasst diesen Spruch und man hat seine Gegensprüche so in den gewerkschaftlichen Kämpfen und sagt natürlich, ja, schon, die einen rudern und die anderen lenken und so weiter. Also das, man hasst diesen Spruch und wie übel der Spruch eigentlich ist, wenn es um die Verteilungskämpfe geht, zeigt dieses Boot noch mal deutlicher, der Querschnitt durch dieses Boot. Wir sehen also, unten ist der Maschinenraum und darüber sind diejenigen, die die härteste, schmutzigste Arbeit machen müssen, die in Stockbetten schlafen. Und je höher wir gehen in den Stockwerken, umso besser wird dann gelebt und ganz oben lebt man in Saus und Braus. Also der Satz, wir sitzen alle im gleichen Boot, ist vollkommen falsch, wenn es darum geht, Verteilungskämpfe von unten zu unterdrücken und zu bekämpfen. Und doch ist der Satz aus einer anderen Perspektive richtig. Nämlich wenn es um das Ganze geht, von dem wir alle abhängen. Nun, das ist ein Querschnitt aus der Titanic. Wir leben alle in der Titanic. Und auch die, die unten im Maschinenraum die Schmutzarbeit machen, sorgen dafür, dass die Titanic weiterläuft und leben von der Titanic so lange, wie es geht. Und das ist unser Problem. Und da müssen wir uns die Frage stellen, die weh tut, was arbeiten wir eigentlich? Was tun wir eigentlich, wenn wir arbeiten? Und da müssen wir sehr unangenehme Fragen stellen. Zum Beispiel die, wie viele Flugzeuge und Schiffe werden eigentlich nicht deswegen produziert, weil sie notwendig wären für ein gutes Leben, sondern werden allein deswegen produziert, weil der Wettlauf des Kapitals, das am Markt bestehen muss, gegen die anderen Kapitale, die auch am Markt bestehen müssen, erfordert, dass immer das preisgünstigste Angebot erreicht werden muss. Ja, allein deswegen werden Teile von Neuseeland nach Japan, von Japan nach Chile, von Chile in die Niederlande, von den Niederlanden in die USA transportiert. Allein also nicht, weil es stofflich für ein gutes Leben notwendig wäre. Und es werden immer mehr. Und daran hängen richtig die Profite von Konzernen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Daran hängen auch Arbeitsplätze. Und nicht wenige. Und es werden immer mehr. Wie viele menschliche und natürliche Ressourcen verbrauchen sie? Und es werden immer mehr. Wie viele Reisen, Transporte, Computer, Gebäude, Fabriken dienen allein den immer höheren Ausstoß von schnelllebigen, umweltschädlichen Waren. Und es werden immer mehr. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Käufer suchen, Käufer suchen, Käufer suchen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und wie viele Transporte, Computer, Reisen ziehen sie nach sich? Wie viele Überstunden, Herzinfarkte, Burnouts gibt es nur, damit die eigene Firma mehr schädliche Autos produziert als die Konkurrenz. Und bei der Konkurrenz ganz genau so. Und auch in den wichtigen Bereichen wie Care und Bildung haben wir Jahrzehnten die Entwicklung, dass immer mehr Arbeitszeit verwendet wird für vollkommen fachfremde Tätigkeiten, die nur noch dafür da sind, um diese Bereiche auch noch halbwegs finanzieren zu können. Also ich habe das mitgekriegt, die Einführung der DRG-Systems, der Fallpauschalen in den Krankenhäusern, eine unheimliche Bürokratisierung und Ärztinnen, Pfleger müssen immer mehr vollkommen fachfremde Arbeit machen, nur damit das System noch halbwegs finanziert werden kann. Was arbeiten wir eigentlich? Und auch das wird immer mehr. Wie viele menschliche und natürliche Ressourcen fließen in Finanzindustrie, in Banken, in Versicherungen, in gigantische Finanzberge und das werden auch immer mehr. Wir arbeiten sehr viel Überflüssiges und Schädliches. Dieser Wahrheit muss man sich stellen. Und wenn man sich dieser Wahrheit nicht stellt, wird man den Charakter der Krise, in der wir leben, nicht verstehen und wird auch keinen Ausweg finden aus dieser Krise. Von dieser Megamaschine hängen die Profite und die Löhne ab. Es gibt so eine verkürzte Kapitalismuskritik von links auch, die meint, sie sei besonders revolutionär, wenn sie immer nur die eine Seite thematisiert, nämlich die Profite der Kapitalisten, der Konzerne. Das ist richtig, aber das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Von dieser Megamaschine hängen auch die Löhne ab. Und genau das macht es so kompliziert. Und zwar auch die Löhne im Care- und Bildungsbereich. Weil, wie gesagt, die öffentliche Hand, der Staat, der die Lehrerinnen und den Krankenpfleger bezahlt, generiert das aus Steuermitteln. Und die Steuermittel kann der Staat nur haben, wenn die Megamaschine läuft. Wir hängen alle davon ab. Das ist eine Umfrage, wann wollen Sie aufhören? Wann wollen Sie gerne in Rente gehen? Es sind genau 2%, die länger mitarbeiten wollen wie mit 65. Die allermeisten wollen viel früher aufhören. Und was ist die Antwortrente mit 67, mit 70, mit 75? Das ist ein offenes Geheimnis. Wer heute 140 ist und wenn die Entwicklung so weitergeht, der wird mit 80 noch keine Rente haben, von der er leben kann. Das ist ein offenes Geheimnis. Ja? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wir haben seit über 40 Jahren diese mikroelektronische Produktivkraftrevolution, wo wirklich die Roboter und die Computer jeden Tag besser werden. Wirklich jeden Tag. Wir können seit über 40 Jahren auch morgen früh, im Wortsinne, morgen früh mit noch weniger menschlicher Arbeit noch mehr stofflichen Reichtum herstellen. Also das, was wir wirklich zum Leben brauchen. Wohnen, Kleidung, Nahrung, Essen. Aber wir sollen immer länger arbeiten. Das ist Gabe. Das ist verrückt. Das ist eine vollkommen verrückte Logik dieses Wirtschaftens. Wenn dieses Wirtschaften vernünftig organisiert wäre, dann würde dieser enorme Produktivitätsfortschritt natürlich in kürzere Arbeitszeiten umgesetzt werden und ein besseres Leben für alle, für Alt und Junge. Erfordert aber immer mehr Arbeit und immer längeres Arbeiten. Und da ist nun kein Bundeskanzler dran schuld oder keine böse Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände. Das ist keine personelle Herrschaft, das ist ein systemisches Problem. Und das verweist darauf, auf die ihre Systemlogik, von der wir alle abhängen. Und dann ist eine ganz entscheidende Frage, die man sich auch stellen muss, für welchen Reichtum arbeiten wir eigentlich? Und dieser Begriff, den sollte man viel kritischer besetzen, als er bisher oft noch besetzt wird. Weil Reichtum, was ist Reichtum? Reichtum ist, messen wir ein Geld, ne? Der ist reich und ich bin nicht, und der hat Geld, der nicht und so. Aber was genau ist denn das eigentlich, was da grenzenlos wachsen muss? Und da hat mal jemand vor 150 Jahren ziemlich genial das auf die Formel gebracht, hat gesagt, der innere Motor dieser Wirtschaft, den kann man ganz gut beschreiben mit GWG-Strich. Wobei G steht für Geld und W steht für die Ware und der Strich hinter dem Zoten G ist dafür, dass mehr Geld wird. Man sieht an dieser Formel, es ist eigentlich ziemlich egal, was da unter W für mir das Entscheidende ist, dass der Strich hinter dem G kommt. Wachstum, 2-Strich, 3-Strich, es muss wachsen. Entscheidend ist also nicht das, was sich in der Ware versteckt an stofflichem Reichtum, sondern entscheidend ist, dass G-Strich, G2-Strich, 3-Strich immer mehr Geld angehäuft wird. Und deswegen kann man auch ein bisschen polemisch sagen, dieses W kann auch für Wurscht stehen. Also ob Verbrenner oder E-Auto oder was auch immer, es ist vollkommen wurscht. Hauptsache, es kommt immer mehr Geld raus. Das ist die Logik dieses Systems und dafür müssen wir letztendlich arbeiten. Das ist die eigentliche Logik. Und deswegen ist es interessant, die Frage, für welchen Reichtum wir arbeiten. Es gibt nämlich einen stofflichen Reichtum, Wohnung, Nahrung, Kleidung, Bildung, das wir immer zum Leben brauchen. Und es gibt einen abstrakten Reichtum des Kapitals und der Geldvermehrung. Es gibt zweierlei Reichtum. Das eine ist notwendig immer im Leben. Das haben Menschen schon immer gebraucht, werden sie immer brauchen. Wohnen, Essen, Kleidung, Nahrung, das nenne ich den stofflichen Reichtum. Und das andere ist der abstrakte Reichtum des Kapitalismus oder der Marktwirtschaft. Geld, Kapital und so weiter. Das sind zweierlei Reichtum. Und wenn wir das verstanden haben, dass es zweierlei Reichtum gibt, dann können wir besser verstehen, was Kapitalismus eigentlich ist. Und dann können wir auch besser im Prinzip verstehen, wie man da rauskommt. Aber solange wir einfach meinen, Reichtum ist Reichtum, solange wir keinen kritischen Reichtumsbegriff haben, wird es uns schwerfallen, die Dinge zu durchschauen und Auswege zu finden. Diese Karikatur demonstriert diesen Unterschied zwischen stofflichen und abstrakten Reichtum eigentlich ziemlich gut. Ja? Die Welt ist kaputt, ja, nur noch Wüste, Klimakatastrophe. Here's a nice, saved all this money for your future. Die Welt ist zwar kaputt, aber wir haben einen Haufen Geld. Wir haben einen Haufen Geld dir hinterlassen. Das ist genau, und hier wird klar, was der Unterschied zwischen stofflichen und abstrakten Reichtum sind. Und wir sitzen in der Falle des abstrakten Reichtums. Und damit ist auch die grundlegende, die ganz allgemeine Antwort klar, in welche Richtung das gehen muss. Wir müssen weg von einer Gesellschaft, von einem Wirtschaften, die sich um den abstrakten Reichtum der Geldvermehrung dreht. Und wir müssen hin zu einer Gesellschaft, zu einer Form des Wirtschaftens, die sich um den stofflichen Reichtum dreht, den wir fürs Leben brauchen. So, das sieht man. Also es ist alles ein bisschen komplizierter als einfach nur, da sind die da oben und die da unten. Es ist einfach ein bisschen schwieriger. Wenn es so einfach wäre mit dem Kapitalismus, dann wäre er schon lange weg. Ja? Weil es gibt schon über 100 Jahre antikapitalistische Bewegungen, und dass die alle gescheitert sind, hat damit etwas zu tun, dass der Kapitalismus gar nicht wirklich genug verstanden worden ist als systemische Herrschaft. Es ist ein Problem, Kapitalismus zu verstehen und zu überwinden. Und einfach mit den Kapitalisten weg und so weiter, ist das zu kurz gegriffen. So, und es geht aber, es kommt noch was dazu, und das macht es noch schwieriger, und das gehört auch dazu, weil dieser Kapitalismus hat sozusagen auch eine subjektive Seite. Wir haben jetzt über die objektive Seite geredet, hat eine subjektive Seite, und das ist die Seite, wie wird denn dieses Wirtschaften, dieses krisenhafte Wirtschaften in den Köpfen verarbeitet? Und was folgt wiederum aus der Vorstellung darüber, was eigentlich die Zusammenhänge seien, wieder für den Fortgang der Krise? Und diese subjektive Seite des Kapitalismus müssen wir uns auch ansehen, um zu verstehen, was das eigentlich heißt und worin die Krisendynamik besteht. Wir machen alle, sofern wir nicht gerade Milliardäre sind oder Riesenerben sind von Riesenvermögen, wir machen die Erfahrung, ohne Arbeit bin ich nichts. Also völlig egal, ob ich mich mit ihr identifiziere oder ob ich sie hasse, ich weiß, ich hänge davon ab, von der Arbeit, weil ich muss meine Arbeitskraft verkaufen am Markt, sonst geht es mir schlecht. Ich muss meine Haut zum Markte tragen, das wissen wir. Und schauen wir uns vor diesem Hintergrund nochmal die Corona-Demos an, die sind nämlich sehr interessant. Das sind nun Screenshots vom Mai 20, die erste große Corona-Demo in Deutschland, in Stuttgart. Man sieht da von Anfang an, dass da ganz unterschiedliche Leute auch zusammen waren. Am Anfang hieß es dann oft gerade von linker Seite, alles, das sind doch alles Nazis, und das war falsch. Ja, das war von Anfang an. Das ist nicht so. Da kamen ganz unterschiedliche Leute zusammen, mit unterschiedlichen Beweggründen auch. Also wir sehen hier, der einen meinen, Jesus rettet das Leben, und meinen, der Bill Gates ist der Bösewicht, der alles zerstört. Andere berufen sich auf die Wende in der DDR, wir sind das Volk. Und sagen dann, wir wollen keine zweite DDR. Andere berufen sich auf 1848, die Gedanken sind frei. Wieder andere meinen, es wird eine Nazi-Herrschaft aufgebaut. Und dann sieht man oben rechts das Schild, stopp den Shutdown. Stopp den Shutdown. Und darin haben sich alle getroffen. Dieser Shutdown war inkonsequent. Also wie gesagt, wir durften nicht in die Kneipe gehen, aber wir mussten uns in der S-Bahn drängen, damit die Wirtschaft wächst. Aber er hat natürlich trotzdem in dieser Inkonsequenz, in der er eine Zeit lang geführt wurde, auch zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten geführt. Also Gastwirtinnen zum Beispiel, aber andere haben das gemerkt. Und deswegen hat die Angst um sich gegriffen. Ja? Was wird denn, ja, wenn wir nicht mehr unsere Arbeit verkaufen, was wird aus unserer wirtschaftlichen Lage? Stopp den Shutdown. Darin haben sich alle getroffen aus berechtigter Angst um die wirtschaftliche Zukunft. Und das war der Grund, warum viele Menschen gegen ihre eigene Gesundheit demonstriert haben. Gegen ihre eigene Gesundheit. Weil sie das Gefühl hatten, das berechtigte Gefühl, dass in einer Wirtschaft, die immer nur wachsen muss, dass es dann Probleme gibt, wenn die auf einmal nicht mehr richtig wächst. Und weil sie davon abhängen. Und dann hatten wir diese ganzen Querdenker-Demonstrationen, dass hier... die Schuldigen. Das war am Brandenburger Tor, also da sieht man schon die Merkel und den Söder und den Bill Gates und alle die Verbrecher in der Zuchthauskleidung, die sind schuld an unserem Elend. Das ist die Verarbeitung gewesen. Ja? Die verordnen uns was und die sind schuld an unserem Elend. Und das ist genau das typische Bild des Antisemitismus, das wir kennen, des modernen Antisemitismus. Es gibt einige wenige Gierige, die haben eine unglaubliche Macht, eine unglaubliche Macht. Und die bedeuten unser Elend. Und deswegen war das auch überhaupt kein Wunder, dass ganz schnell bei diesen Demonstrationen die Juden als die eigentlichen Bösewichte aufgetaucht sind. Man kann den Antisemitismus und den Nationalsozialismus überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht verstanden hat, den extrem affirmativen Bezug der NSDAP auf die Arbeit, auf die gute, ehrliche und betrogene Arbeit. Das hier ist ein Plakat der NSDAP aus der Weimarer Zeit. Arbeiter der Stern und der Faust wählt den Frontsoldaten Hitler. Also hier arbeiten auch noch besonders männlich besetzt. Die Partei heißt nicht umsonst Deutsche Arbeiterpartei, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Und im Wahn, der die meisten Deutschen oben und unten befallen hat, war Auschwitz, die Entsorgung, der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, im Namen der ehrlichen und betrogenen Arbeit. Viele fragen sich ja, warum steht Arbeit noch frei? Was wollen die? Arbeit ist doch was Vernünftiges, was natürlich was Gutes. Nein, in der Wahnvorstellung, die die meisten Deutschen ergriffen hatte, oben wie unten, war Auschwitz die Entsorgung der Raffgier, die ehrliche Arbeit bedroht. Soweit geht der Wahn in Krisenzeiten. Das ist eine subjektive Verarbeitung von kapitalistischer Krise. Was ist Antisemitismus? Antisemitismus ist das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne. Achtung, nicht die Kritik am Kapitalismus, das ist was völlig anderes. Ressentiment und Kritik sind zwei Paar Stiefel. Das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne, dass die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Das ist der entwickelte antisemitische Wahn. Und die Lehre aus der Geschichte ist, gerade in Krisenzeiten kann sich dieser Vernichtungswahn rasend schnell ausbreiten. Rasend schnell. Im Mai 28 kriegt die NSDAP bei der Reichstagswahl 2,6%. Ja komm, 2,6% ist doch lächerlich. Keine 14 Jahre später organisiert die Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage. In Krisenzeiten kann sich dieser Wahn rasend schnell ausbreiten. Und das ist der Grund, warum man beim Thema Antisemitismus wirklich das Gras wachsen hören muss. Antisemitismus ist ein vollkommen verquerer und Vertreter Pseudo-Antikapitalismus. Dieser Zwang, dass wir unsere Arbeitskraft verkaufen müssen, ist eine Brutstätte des Autoritarismus. Das war nicht nur damals so, das ist auch heute so. Und wir kriegen das in der aktuellen Krise auch immer deutlicher. Das ist eine Brutstätte des Autoritarismus und das kann man von verschiedenen Punkten aus beurteilen. Also die Frage Arbeitsplätze, ja, nur für Deutsche. Also ganz einfach, da ist der Arbeitsplatz und da bin ich und da ist Anführungszeichen der Türke. Und wenn der Türke weg ist, dann steigen meine Chancen auf dem Arbeitsplatz. Ist doch ganz klar. Ist doch ganz einfach. Flüchtende. Sollen Sie doch lieber, ich lese nicht vor, was hier steht, ja, aber manche sagen es, viele denken es, manche schämen sich ein bisschen dafür, dass sie denken, aber verhalten sich so. Ja? Das ist eine Konkurrenz, nicht in unser Sozialsysteme, die bedrohen uns. Ja? Eine Brutstätte des Autoritarismus. Klima, der Hass auf die Ökos. Das Klimathema wird abgeblockt, das gibt es überhaupt nicht. Diejenigen, die das thematisieren, die sind schuld. Die wollen mir nämlich mein Auto wegnehmen, meine Arbeit wegnehmen. Ja? Der Zwang, die Arbeitskraft verkaufen zu müssen, ist eine Brutstätte des Autoritarismus. Krieg. Putin ist doch mir, der soll doch mit der Ukraine machen, was er will. Hauptsache, es kommt Gas genug und ich habe mein Auto und meinen Arbeitsplatz. Also Unterstützung, Putin-Regime. Antisemitismus. Die gierigen Schuldigen sind an unserem Elend schuld. Patriarchat, die Stellung des Arbeitsmanns, der starke Arbeitsmann, der sozusagen die Familie ernährt, ist vom Feminismus bedroht. Ja? Hass auf Feministinnen, die meine Stellung als arbeitender Mann bedrohen. Von ganz vielen Seiten her sehen wir, dass dieser Zwang, die Arbeitskraft verkaufen zu müssen, eine Brutstätte des Autoritarismus ist. Und genau damit haben wir es zu tun. Man kann dieses Prinzip dieses Wirtschaftens, von dem wir alle abhängen, auch Ellenbogen-Egoismus nennen. Wer setzt sich am Markt durch? Ich oder du, wir oder sie? Das fängt beim Vorstellungsgespräch an. Kriegst du den Job oder ich? Und das geht bis zum internationalen, den Kampf um die Ressourcen. Welcher Staat, welcher Konzern hat Zugriff und wer nicht? Vom Persönlichen bis ins Globale. Das Grundprinzip heißt Konkurrenz statt Kooperation. Und je tiefer die Krise wird, umso enger werden die Spielräume für Solidarität und Humanität. Und genau das erleben wir, und zwar weltweit. Das heißt aber, dass der Autoritarismus, die weltweite autoritäre Welle, nicht irgendwie vom Himmel gefallen ist, sondern die ist genau aus diesen Wirtschaften erwachsen. Genau aus diesen Wirtschaften. Der Autoritarismus treibt das Prinzip dieses Wirtschaftens, nämlich Ellenbogen-Egoismus. Ich oder du, wir oder die, auf die Spitze. Er löst kein einziges Problem und er verschärft die Krise weiter. Das heißt aber auch, dass wir ohne Ausstieg aus dieser Falle, in der wir sitzen, keine Welt ohne Faschismus und Krieg haben werden. Also diese autoritäre Welle ist entstanden aus der Krise dieses kapitalistischen Wirtschaftens. Und es ist vollkommen illusionär zu glauben, dass wir auf der Grundlage dieser Wirtschaft wieder eine Welt ohne AfD, ohne Donald Trump, ohne Brexit haben werden. Nein, dieses Wirtschaften hat genau diese Welt produziert und geboren, und wenn wir weg wollen, wenn wir diese autoritäre Welle überwinden wollen, dann müssen wir vollkommen anders wirtschaften und die Frage der Wirtschaft hinterfragen. Und nicht nur die ein oder andere falsche Politik kritisieren, das ist alles richtig, aber das bleibt viel, viel zu oberflächlich. Die Art und Weise, wie wir wirtschaften, muss ins Zentrum der Kritik geraten. Sonst kommen wir nicht raus aus der Falle. Da bin ich beim letzten Punkt, wo ich ein paar Vorschläge habe, wie denn Auswege aussehen können. Also das ist jetzt kein Programm, wo dann jeder hier rausgeht und sagt, jetzt weiß ich genau, was ich machen muss. Aber ich habe ein paar Vorschläge, in welche Richtung das generell gehen sollte und müsste. Dann müssen wir uns nochmal als erstes mal bittere Fragen stellen. Und das ist vielleicht noch härter, die Frage, wie, was arbeiten wir eigentlich? Nämlich, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das Prinzip vom Gelderwerb leben keine Zukunft mehr hat. Das ist aber die Vorstellung, die müssen wir als Kinder schon lernen und müssen es dann unter Kinder weitergeben, auch wenn es uns nicht gefällt. Ja? Wir müssen ja irgendwie Geld verdienen, um dann kaum leben zu können und so weiter. Das erscheint wie Natur. Das ist sowas wie die Luft zum Atmen und das Wasser fließt den Berg runter, das ist halt einfach so. Nein, das ist nicht so. Das war in großen Teilen der Menschheitsgeschichte überhaupt nie so. Ja? Das ist für große Teile der Menschheit bis heute nicht so. Und das ist für wachsende Teile der Bevölkerung, auch in den reichen Ländern, immer weniger der Fall, dieses Prinzip vom Gelderwerb leben. Das hat keine Zukunft. Und das kann man an vielen Beispielen auch verdeutlichen. Wir können dank Digitalisierung und Produktivitätsfortschritt viel mehr Güter mit immer weniger Arbeit produzieren. Wohnen ist nicht mehr finanzierbar. Das ist klar, dass für immer größere Teile der Bevölkerung diese Wohnungsfrage ein riesiges Problem wird, weil selbst besser verdienende, jüngere Leute, die vielleicht nicht das Glück haben, vielleicht irgendwas mal von den Eltern zu haben, stehen vor dem Problem, dass Eigentumswohnungen und Mieten immer teurer werden. Und wie soll das weitergehen? Wie soll das weitergehen auf dieser Grundlage? So, wer ist dran schuld? Die gierigen Vermieterinnen? Naja, es gibt gierige Vermieterinnen. Aber wer meint, das sei die Ursache, der muss erklären, warum die vor 5 Jahren noch nicht so gierig waren. Also das muss tiefere Ursachen haben. Und es hat natürlich tiefere Ursachen, und da sind wir genau wieder in der Systemlogik. Weil es gibt, Kapital muss immer dahin fließen, wo es sich relativ sicher verwerten kann. Relativ sicher verwerten und nicht untergehen kann. Und da gibt es den Begriff Betongeld, also für den Immobiliensektor, weil Anlagen im Immobiliensektor sind relativ sicher. Und dann in Krisenzeiten, und die haben wir, strebt ganz viel Kapital in den Immobiliensektor in der Aussicht, dort sich relativ gut noch verwehren zu können. Und weil Unmengen von Kapital in der Krise in den Immobiliensektor fließt, deswegen schießen die Bodenpreise ins Unendliche. Ja? Angebot und Nachfrage ist ganz klar, die Preise schießen ins Unendliche. Und das ist die Ursache dafür, warum Mieten und Eigentumswohnungen immer unerschwinglicher werden für immer größere Teile der Bevölkerung. Das heißt, vom Gelderwerb leben, also wo sich was Wohnung leisten können, wird über die Frage Gelderwerb für immer größere Teile der Bevölkerung immer schwerer zu erreichen. Und das verschärft sich weiter. Rentensystem ist nicht finanzierbar. Das Rentensystem ist immer weniger finanzierbar. Wir haben seit Jahrzehnten im Prinzip die gleiche Debatte und es dreht sich immer im Kreis. Erstens, die Renten sind zu hoch. Zweitens, die Rentenbeiträge sind zu niedrig, müssen erhöht werden. Drittens, das Renteneintrittsalter muss heraufgesetzt werden. Und jetzt ist noch dann der letzte Schrei, ist dann die Aktienrente. Na, dann wünsche ich einen geruhsamen Lebensabend, wenn die Finanzblasen platzen. Das System ist von seiner Logik her am Ende und kann immer weniger ein anständiges Leben im Alter garantieren. Alle kapitulieren, also niemand will eigentlich die Rente mit 67, aber wo bleibt eigentlich der Aufstand gegen die Rente mit 67? Weil alle kapitulieren zentral vor einem Argument. Und das Argument heißt, ja, die Gesellschaft altert, es gibt relativ immer weniger Junge und immer mehr Alte und es können doch nicht immer weniger Junge immer mehr Alte finanzieren. Ja, stimmt. Kann man offenbar nichts machen, ist offenbar ein Naturgesetz, dass wir immer länger arbeiten sollen. Das versteht man aber nur dann so, solange man nicht über den Tellerrand der Verhältnisse hinausschaut. Ja? Dass man ist so lange in der Falle, auch gedanklich, solange man davon ausgeht, dass es überhaupt keine andere Möglichkeit für ein gutes Leben geben könnte, als es zu finanzieren. Aber wenn das Prinzip der Finanzierbarkeit unseres Lebens mit dem Anspruch auf ein gutes Leben in Konflikt gerät, geben wir dann unseren Anspruch auf ein gutes Leben auf oder hinterfragen wir das Prinzip der Finanzierbarkeit. Und genau diese Aufgabe steht. Wir müssen das Prinzip der Finanzierbarkeit unseres Lebens hinterfragen. Das ist kein Naturgesetz, auch wenn es uns so erscheint. Wachsende Verschuldung, ich habe es schon angesprochen, spätestens seit 2008 wachsen die Krisenblasen immer weiter, es türmen sich immer neue Krisenblasen auf die nächsten und ich sage nur Corona und so weiter und so weiter. Es gibt immer mehr Blasen. Die ganze Weltwirtschaft hängt von riesigen großen Finanzblasen ab. Und diese Finanzblasen, die haben zwei unangenehme Eigenschaften. Die erste ist, wir hängen alle davon ab. Und die zweite, sie können platzen. Sie können platzen. Also wir sitzen auf einem Pulverfass. So, und wenn wir dann noch aktiv gestaltend eingreifen wollen und wollen sagen, wir wollen langlebig produzieren und überflüssige Arbeit beenden, dann heißt das natürlich nicht nur weniger Gewinn und Profit, sondern es heißt auch weniger Lohn. Das wird auch weniger Lohn heißen. Es gibt keinen Klimaschutz ohne radikale Arbeitszeitverkürzung. Das muss auch ganz klar von der Klimaschutzbewegung thematisiert werden. Und die Frage ist nicht, wir können nur sicher leben, wenn wir sichere Arbeitsplätze haben, sondern die Frage muss genau umgekehrt zugespitzt werden. Wollen wir eigentlich sichere Arbeitsplätze oder wollen wir sicher leben? VW, Daimler, BASF und Co. müssen ihre Produktion massiv drosseln, und zwar dauerhaft drosseln. Dauerhaft massiv drosseln. Oder wollen wir immer noch mehr Autos, noch mehr Autos, noch mehr Autos und irgendwann 10- und 12-spürige Autobahnen voller Autos und noch mehr Plastik im Meer? Nein, dauerhaft massiv drosseln. Und das sage ich als Gewerkschafter, als linker, kämpferischer Gewerkschafter, der auch für Kämpfe ist, Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich, das ist überhaupt keine Frage. Aber die große Aufgabe, die vor uns steht, die wird nicht mit vollem Lohnausgleich funktionieren. Die wird nicht. Die große Transformation, die soziale, ökologische Transformation, die wird nicht auf dem Boden des Lohnsystems funktionieren. Das Lohnsystem selbst steht zur Disposition. Und dann steht natürlich sofort die Frage, ja, aber wovon sollen wir dann leben? Und das ist die entscheidende Frage eigentlich, die sich stellt. Und die auch alle Bewegungen, auch Klimaschutzbewegungen und so, beantworten müssen. Die generelle Antwort lautet Selbstorganisation. Wir müssen weg von einem Wirtschaften, das sich um den abstrakten Reichtum der Kapital- und Geldvermehrung dreht, hin zu einem Wirtschaften, das sich um den stofflichen Reichtum dreht, nämlich Wohnung, Nahrung, Kleidung, Bildung und so weiter. Selbstbestimmt, kooperativ und solidarisch kontrollieren, verwalten und bewirtschaften. Ach, und wie machen wir das jetzt? Naja, also zunächst mal, wir fangen nicht bei Null an. Es ist nicht so, dass es da nichts gäbe, was sich schon Entwicklungen gibt. Es gibt einen Haufen Leute, die sich da eigentlich schon seit langem Gedanken machen, und es gibt Projekte, die reichen alle nicht aus. Die sind alle noch nicht so weit, dass man sagen kann, ist okay. Aber es ist interessant, mal auf bestimmte Entwicklungen zu gucken und sich zu überlegen, wo steckt da vielleicht ein Potenzial drin und wo kann man vielleicht auch Dinge vernetzen und muss sie vielleicht mehr im Blick nehmen. Freie Software ist ziemlich bekannt, aber viel zu unbekannt ist noch, dass es eine freie Hardware-Bewegung gibt. Also zum Beispiel Fabrication Laboratories, da stellen also Leute Hightech anderen Menschen kostenlos zur Verfügung. Es gibt in Deutschland allein über 50 Fab Labs. Ich empfehle, sich mal die Seiten anzugucken, Open Source Hardware, Open Source Ecology oder vielleicht diese Seite, Open Source Ecology Germany, und da wird man sehen, was für tolle Dinge da produziert werden und erdacht werden, auch gemacht werden. Und zwar nicht nur gute Taschen, sondern wirklich Hightech auf dem Prinzip freie Hardware. Das ist hochinteressant. Und sind es zwar, das sind Leute, die haben oft total geniale Gedanken, sind aber oft am Chaos Computer Club dran. Das sind oft so, ich sage jetzt mal ein bisschen abschätzig, Nerds, obwohl sie sind zu bewundern, was sie technisch alles drauf haben, sie sind ein bisschen Nerds, weil sie oft so nur diesen Blick haben, begeistert sind von ihrer Technik und leider viel zu wenig den Blick haben, was diese Technik, die sie da entwickeln, vielleicht im Zusammenhang von sozialen Kämpfen für eine Rolle spielen könnte, potenziell spielen könnte. Ich musste Anfang im März 20 ein Wort lernen, muss gestehen, das kannte ich nicht, und zwar Hackathon. Ich musste da erstmal googeln. Da hat die Merkel einen Hackathon einberufen und da haben sich 30.000 Leute dann beteiligt. Und Hackathon heißt, wir schließen uns zusammen, also virtuell vor allem, schließen uns zusammen und checken mal unsere Fähigkeiten, die wir im Kopf haben, was wir eigentlich alles können. Und gucken dann, wie wir uns untereinander vernetzen können und was wir alles so hinkriegen mit den Fähigkeiten, den wir im Kopf haben, mit dem stofflichen Reichtum in unserem Kopf. Und da kam zum Beispiel ziemlich schnell sowas raus, wie ein ziemlich gutes und einfach zu bauendes, aber gutes Beatmungsgerät. Und dann wird eine Person, die da teilgenommen hat, dann im Deutschlandfunk zitiert, die ist vollkommen begeistert von den Erfahrungen, die sie in diesem Hackathon gemacht hat. Ja? Zitat, wie viel Kraft und wie viele Ideen wirklich in der Bevölkerung stecken, das ist, glaube ich, das größte Gut, das wir haben. Das ist ein ganz zentraler Satz. Das ist das größte Gut, was wir haben. Was alles an Reichtum in unseren Köpfen drin ist, sind wir uns gar nicht bewusst. Aber so ein Hackathon blitzt das auf einmal auf. Kann man das lernen? Und man muss nicht warten, bis eine Bundeskanzlerin, ein Bundeskanzler einen Hackathon einberuft. Kann man auch selber machen. Machen welche? So, ich sage zum Beispiel Chaos Computer Club, aber noch viel zu wenige und wäre auch für soziale Bewegungen, für Gewerkschaftsbewegungen, Kämpfe um Wohneigentum und so höchst interessant. Man soll sich den Blick öffnen. Ich schlage vor, sich mehr mit dem Begriff der Commons zu befassen, also Commons Gemeingüter. Zum Beispiel die Seite commonsinstitut.org, da sind seit langem Menschen dran, die sowohl in der Theorie wie auch in der Praxis so eine Gemeingüterwirtschaft entwickeln in Ansätzen. All diese, um das nochmal zu sagen, all diese Projekte, und es gibt noch viel mehr, könnte Mietshäuser-Syndikat zum Beispiel nennen, all diese Projekte haben noch mangelnde gesellschaftliche Durchschlagskraft, das ist völlig klar. Und sie verbinden sich leider noch fast überhaupt nicht mit sozialen Kämpfen und werden aber auch umgekehrt von den Akteurinnen sozialer Kämpfe kaum beachtet. Ihr Potenzial wird kaum erkannt und genutzt und das ist sehr schade und man müsste voneinander lernen und gucken, wie man das verwenden kann. Zumal das Prinzip dieser Selbstorganisation eigentlich ein uraltes Prinzip ist, nämlich Kooperation statt Konkurrenz. Und das ist genau das Prinzip der Arbeiterbewegung. Kooperation statt Konkurrenz. Also die sozialen Kämpfe und die Open-Source-Hardware-Bewegung zum Beispiel, die gehören eigentlich zusammen. Wir haben es nur beide Seiten, haben das noch viel zu wenig kapiert. Es ist schön, dass auch jetzt langsam wieder anfängt ein Diskurs um Arbeitszeitverkürzung. So als alter Gewerkschafter hat man ja die letzte Erfahrung eigentlich 87 gemacht, also 85 war der große Streik und die 35-Stunden-Woche, und wir haben im öffentlichen Dienst dann noch 37,5-Stunden-Woche durchgesetzt, und seitdem war jahrzehntelang tote Hose, das war also fast durchgehend tote Hose. Das war total frustrierend, vor allem auch, weil überhaupt kein Gewerkschaftskongress geendet hat, ohne dass große Beschlüsse gefasst werden über die Notwendigkeit von Arbeitszeitverkürzung. Aber immer wenn es konkret wäre, es ist ja, liebe Kollegen, wir legen jetzt nicht, jetzt haben wir andere Fragen. Und das ist übrigens ein Hinweis auf eine Krise, in der eine Organisation steckt, wenn sie jahrzehntelang was beschließt und nie was dazu auf die Beine kriegt. Und jetzt, also es ist wirklich schön, es freut ein altes Gewerkschafterherz, dass jetzt endlich mal das Thema Arbeitszeitverkürzung so langsam wieder in die Debatte kommt. Und ich glaube, da steckt auch ein großes Potenzial drin. In Österreich ist das sogar schon ein bisschen weiter gediehen. Also in Österreich ist immerhin die offizielle Position des ÖGB ist die 4-Tage-Woche. So, und jetzt sagen welche, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Das ist der Chef der Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter. Er hat also vor einem Jahr Schlagzeilen gemacht mit diesem irgendwie, ja, coolen Spruch, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit, der kam ganz gut in die Medien. Der wurde sofort aufgenommen von der Politik, von den verschiedenen Seiten, ist im Grunde, wird er bis heute zelebriert. Wir brauchen viel mehr Arbeit, Lindner will Lust auf Überstunden machen und so weiter. Hier auch Frau Nahles, die ehemalige Bundesarbeitsministerin SPD, jetzige Chefin der Bundesagentur für Arbeit, zeigt den Zeigefinger gegen junge Menschen. Arbeiten ist kein Ponyhof. Und der Tagesspiegel sagt dann, ja, Nahles kritisiert die Lebensphilosophie vieler junger Menschen. Naja, und die Lebensphilosophie vieler Menschen sieht halt anders aus. Also das ist eine Untersuchung, die ein arbeitgebernahes Institut schon seit Jahren macht. Und da ist immer die Frage, Zustimmung zu der Aussage, ich würde so schnell wie möglich mit meinem beruflichen Arbeiten aufhören, wenn ich es finanziell nicht mehr nötig hätte. Frage an alle Berufstätigen. Die Zustimmung wächst ständig über die Jahre. 2022 waren es schon 56%, die dieser Aussage zustimmen. Und zwar mit Gründen. Der Frust über die Arbeit greift immer mehr bei immer größeren Teilen der Bevölkerung um sich, und zwar mit guten Gründen. Wir brauchen nicht mehr Bock auf Arbeit. Wir brauchen was ganz anderes, und diese Vorstellung setzt sich bei immer mehr Menschen durch. Das ist eine der schönsten und positivsten Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Wir brauchen eine breite gesellschaftliche Bewegung für radikale Arbeitszeitverkürzung, und das betrifft nicht nur die Gewerkschaften sind wichtig, aber es muss eine gesellschaftliche Bewegung, da muss alles zusammenkommen, Klimaschutzbewegung. Der feministische Aspekt muss dazukommen. Es müssen die verschiedenen Aspekte dazukommen für eine breite gesellschaftliche Bewegung für radikale Arbeitszeitverkürzung, für die 4-Tage-Woche, die 3-Tage-Woche, die 2-Tage-Woche. Das ist alles möglich, denn wir haben keine Zeit mehr für Bullshit-Arbeit. Wir machen viel zu viel Bullshit-Arbeit. Dafür haben wir aber auch keine Zeit mehr. Wir brauchen die Zeit für Selbstorganisation. Wir brauchen die Zeit für Selbstorganisation. Deswegen ist eine radikale Arbeitszeitverkürzung auch Voraussetzung für funktionierende Selbstorganisation. Vergesellschaftung, auch ein Thema, das erfreulicherweise in allerletzter Zeit wieder mehr an gesellschaftlicher Relevanz hat, das mehr diskutiert wird. Also das bekannteste Beispiel ist Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Aber wichtig, Vergesellschaftung heißt nicht Verstaatlichung. Also man muss auch aus den Fehlern und zum Teil auch Verbrechen, die im Namen des Antikapitalismus begangen wurden, auch lernen. Es ist ja nicht so, dass man heute einfach frisch, fromm, fröhlich, frei gegen Kapitalismus sein kann. Es gibt eine über 100-jährige Geschichte des Antikapitalismus, und die auch zu einem nicht geringen Teil eine Katastrophengeschichte war. Und die DDR ist mit Recht untergegangen. Also man muss auch aus den Fehlern lernen. Ja? Vergesellschaftung heißt nicht verstaatlichen. Ganz wichtig. Vergesellschaftung heißt Wohnen, Grund und Boden, Gesundheit, Energie, öffentlicher Nahverkehr und mehr dem Markt entziehen, zu öffentlichen Gütern machen. Wie kann sowas funktionieren? Am Beispiel Wohnen, das ja ganz dringend ist, noch ein bisschen deutlicher gemacht. Also Mieterinitiativen, Gewerkschaften, soziale Bewegungen kämpfen um Eigentum. Die Eigentumsfrage ist natürlich ganz wichtig und das erfordert harte soziale Auseinandersetzungen. Das geht nicht mit links. Organisieren, Wohnen in Kooperation mit anderen Projekten im Gesundheitswesen, Energie, Landwirtschaft, Open Source Hardware, umsonst Läden, das sind alles Dinge, die es ja schon gibt, aber noch nicht genug. Transparent, demokratisch und veränderbar, ganz wichtig, vor dem Hintergrund der autoritären Versuche, Kapitalismus zu überwinden. Transparent, demokratisch und veränderbar. Und eine solche Entwicklung entwickelt Attraktivität und eine soziale Dynamik, die immer weiter die Gesellschaft ausgreift. Und ich denke, an der Frage Wohnen könnte sich sowas auch entzünden, weil die Frage immer drängender wird für immer größere Teile der Bevölkerung. Na, und wer soll es machen? Na, wir. Millionen Fachleute. Es gibt Millionen Fachleute, die ganz genau wissen, wie man langlebige Güter herstellt, wie man gut pflegt, wie man gut unterrichtet, wie man sinnvoll verwaltet, wie man umweltverträglich arbeitet. Sie ist begeistert beim Hackathon, wie viel Kraft und wie viele Ideen wirklich in der Bevölkerung stecken. Das ist, glaube ich, das größte Gut, das wir haben. Ja, genau so ist es ja. Wir sind uns gar nicht bewusst, welches Potenzial wir in den Köpfen haben und welche Fähigkeiten wir eigentlich haben für Selbstorganisation. Wir sind die Fachkräfte für den Umbau. Also die verschiedenen Bewegungen, Klimaschutz, radikale Arbeitszeitverkürzung, Selbstorganisation, Vergesellschaftung müssen verzahnt werden, die Kämpfe und Bewegungen. Und das ist der Ausstieg aus der Megamaschine. Das gehört allerdings auch noch ein Aspekt dazu, den will ich dann doch noch am Schluss aus nennen, und das ist der Wertewandel. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt so eine Diskussion, die da sagt, naja, an der ganzen Umweltkrise und so seid doch ihr nur dran schuld, weil ihr zu viel kauft. Und dann kauft man nicht mehr so viel und dann ist das alles nicht mehr das Problem. Das ist natürlich eine sehr problematische Diskussion, auch so eine Mainstream-Diskussion, weil sie die Produktionsweise vollkommen aus dem Blick lässt. Weil sie die Produktionsweise überhaupt nicht thematisiert. Und ich habe jetzt einiges gesagt zur Produktionsweise, das ist das Hauptthema. Das ist das Hauptproblem. Aber trotzdem heißt es natürlich nicht, dass die Konsumptionsweise überhaupt keine Rolle spielen würde. Ja? Es muss schon auch einen Wertewandel geben, also die Vorstellung, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, hat natürlich auch keine Zukunft. Ja? Es muss einen Wertwandel geben. Also es gibt diese Vorstellung im bürgerlichen Mainstream, ja, ich wähle halt irgendwelche und die sollen das dann schon regeln, aber ohne irgendwelche Probleme für mich. Aber es gibt eine ganz ähnliche Vorstellung, auch unter manchen Linken oder vermeintlich Linksradikalen, ja, an allem ist der Kapitalismus schuld und ich habe sowieso keine persönliche Verantwortung, also so einfach ist es auch nicht. Also diese Produktionsweise hat auch eine subjektive Seite, eine Konsumseite. Und zu einem zu einer gelingenden Transformation, zu einer gelingenden Überwindung des Kapitalismus, wird auch gehören, dass wir uns auch die Frage stellen, was ist eigentlich Lebensqualität? Was erwarte ich eigentlich von meinem Leben? Habe ich lieber 7 Armbanduhren oder habe ich mehr Zeit? Ja, was will ich vom Leben? Es gibt auch eine persönliche Verantwortung. 8 Milliarden Menschen können einfach nicht so viel Fleisch essen, Auto fahren, fliegen, Klamotten tragen, wie heute schon 800 Millionen. Also diese Frage steht und zwar heute auch. Das gehört dazu. Das ist nicht die alleinige Frage, die zu lösen ist, wie es oft im herrschenden Diskurs passiert, weil das Entscheidende ist die Produktionsweise. Aber die Produktionsweise hat auch eine subjektive Seite, die sich bis in unsere Psyche zum Teil hinein erstreckt. Ja, also ich sage nur, mein Kleiderschrank will über, ich habe wieder nichts anzuziehen. Ja. Oder wann muss ich... Wie lange hält mein Glück an, nachdem ich shoppen war, muss ich wieder shoppen gehen? Also das ist natürlich auch ein Problem. Wir sind Teil der Lösung, wir sind aber auch Teil des Problems. Auch dessen muss man sich bewusst werden. Ja, und dann müssen wir alle in Sack und Asche gehen und großen Konsumverzicht, also großen Verzicht leisten. Nee, und können wir dann alle nicht mehr fliegen und so weiter? Nee, im Gegenteil. Natürlich wird man in einer vernünftig organisierten Welt auch die Welt entdecken können und reisen können. Ich bin kein Prophet, aber mit Sicherheit wird eine vernünftig organisierte Menschheit eine Art des Reisens in andere Kontinente, wie sie heute stattfindet, nämlich dass man in enge Sardinenbüchsen gequetscht wird und dann schnell irgendwo mal hinrast und dann ganz schnell mal Urlaub zu machen und das, was man das ganze Jahr lang vermisst, vermeintlich ganz schnell nachzuholen, dann wieder in die Sardinenbüchse zurück und dann geht es wieder los und nach einer Woche bin ich schon wieder urlaubsreif. Also so wird das mit Sicherheit, kann ich mir nicht vorstellen, sein. Vielleicht, ich bin kein Prophet, aber vielleicht entwickeln Menschen solarbetriebene Luftschiffe, mit denen man in gemütlichem Tempo mit 200 Kilometern 3 Monate mal fliegen kann, irgendwo nach Indien und zwischendurch immer mal runtergehen und die Welt angucken, wäre doch überhaupt kein Problem, weil wenn wir weniger Bullshit arbeiten, dann haben wir viel mehr Zeit auch. Ja? Also das ist alles denken. Wir müssen nicht in Sack und Asche gehen, wenn wir es schaffen, aus dieser Megamaschine rauszukommen und den stofflichen Reichtum vernünftig selbst zu organisieren. Also es geht nicht darum zu verzichten, sondern es geht darum, aufzuhören zu verzichten. Endlich aufhören zu verzichten. Das ist die Aufgabe, die vor uns steht. Jetzt danke ich euch für die Aufmerksamkeit und gerne Diskussion, solange ihr wollt. Vielen Dank.